Der Mann von Adel schwärmt für die Kultur. Er mag es wahr und gut und schön. Es hebt und es verzaubert die männliche Natur, in Wien am Abend auszugehen. Zum Glück gibt es genügend Theater in der Stadt und ist dort gerade nicht Saison. Und hat man auch die Mädels vom Hofballett schon satt, dann geht man in Frau Wolfs Salon. Vedenti coglioni, eh? Cazzo di merda. Kein Genieren, warum sich zieren in diesem Etablissement? Raus mit den Kröten und nicht erröten, wir sorgen fürs Amüsement. In Frau Wolfs Salon sagt man nie Pardon, wenn der Drang sie übermannt, werden sie hier fulminant entspannt. So viele nette Damen in einem netten Rahmen. Hier finden sie, wovon man träumen kann. Marie ist dumm und drollig, Helene ist rund und mollig, Tatjana fängt im Bett zu fluchen an. Für Herren, die gerne schmusen, Grit mit dem weichen Busen, und hier Madeleine empfehle ich jedem Mann. Den die Gefahr noch fasziniert, die Kleine hat sich infiziert. Werden sie hier fulminant entspannt. Nicht jeder kann persönlich, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Vertrauter seinen Herrn vertritt. Statt selbst hier abzusteigen, lässt er sich alle zeigen und nimmt für seinen Herrn die Schönste mit. Der hier kommt von ganz oben und er ist sehr zu loben, er trifft die Wahl mit Kennerblick. Die Kleine wirkt so fiebrig heiß, aus einem Grund, den er nicht weiß. Entspannt. Manchmal ist das Resultat frappant.